Mit dem Radl rund um Österreich radeln, das hat sich der Behindertensportler Wolfgang Dabernik vorgenommen und er hat es in 20 Tagen insgesamt geschafft. Heute ist er bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Grüß Gott. Rund um Österreich geradelt. Wie war das jetzt ganz genau? Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, es war eigentlich schon länger ein Traum von mir, einmal rund um Österreich herumzuradeln. Und die Idee habe ich vielleicht so vor eineinhalb Jahren gehabt und vor einem Jahr haben wir dann eine konkretere Planung gemacht. Und ja, ich habe das mit ein paar Freunden, Trainingspartnern gemacht und der Günther Schreimeier hat uns als Betreuer und Kameramann begleitet und es war eine ganz tolle Sache. Der Günther ist also sozusagen im Auto gesessen, hat den weit nicht so anstrengenderen Job gehabt, oder? Genau, es war aber trotzdem viel zu tun, weil ich habe ja die Radler begleitet, das ganze Gepäck gehabt, wir haben die Zimmer gebucht und eben Kameraaufnahmen gemacht und die Hauptaufgabe war auch das Navigieren. Das heißt, ich bin wirklich bei jeder Richtungsänderung gestanden und habe die Radler dann in den neuen Weg gewiesen. Das war teilweise rechte Herausforderung. Bratislava zum Beispiel sind wir durchgefahren oder in Deutschland hat es ein paar Kreuzungen gegeben. Da musst du immer schauen, wo musst du hin, wie ist der Verkehr, wo sind die Radler, sehen die, wo man muss die irgendwo abstellen und zurückgehen und denen einfach dann im Kreisverkehr auf sie warten. Und dann ja, denke ich mal, weil du warst natürlich um einige schneller wahrscheinlich als die Radler, oder? Ja, ich bin aber einige Male hinter sind und hergefahren, also ich habe im Auto eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 29 km/h im Endeffekt gehabt, also da habe viel Stehzeiten gehabt natürlich, aber es war... Ja, war trotzdem recht spannend. Ja. Der Wolfgang hat jetzt gerade gelacht, wie ich gesagt habe, du bist da wahrscheinlich vorausgedüst. So ist es wieder auch nicht. Also ihr wart schon zügig unterwegs wahrscheinlich, gell? Ja, es geht dann schon teilweise zügig voran und allzu lang hat er meistens nicht warten müssen. wo seid ihr gestartet und wie ist die Strecke verlaufen? Wir sind am 18. Mai in Kötschach gestartet, haben da noch eine große Verabschiedung am Kirchplatz gehabt. Sind dann über den Blöckenpass, Italien, Slowenien, Ungarn, Slowakei, Tschechien, dann nach Bayern, Bodensee, Schweiz, Liechtenstein und dann wieder Schweiz und Italien und dann wieder über den Blöckenpass zurück nach Kötschach. Nie irgendwie die Idee gehabt, so jetzt reicht's mir? Ja, wir haben es einmal diskutiert in Bayern. Oder in der Tschechoslowakei hat das Schlechtwetter angefangen. Mhm. Aber für mich war es eigentlich kein Thema. Ich wollte das unbedingt durchziehen. Und wir haben ja damals auch noch nicht gewusst, dass die Wettersituation jetzt so prekär wird. Weil in Bayern sind wir noch durchgekommen und zwei, drei Tage später hätten wir es nicht mehr geschafft, weil da wäre wahrscheinlich teilweise Land unter gewesen. Du bist überhaupt jemand, der sich ein Ziel setzt und sagt, das erreiche ich auch, koste es, was es wolle, oder? Naja, das... Gelingt mir fast nicht immer, aber meistens schon, weil ich war im Leben eben durch meinen Unfall schon so weit unten und ich habe es da geschafft, dass ich wieder herauskomme und die Herausforderung war weit größer, also ist diese Reise von dem her ja nicht so anstrengend gewesen oder so eine Herausforderung. Gab es das Radlfahren schon vor deiner Verletzung? Ja, das Radlfahren war eigentlich immer mein Sport. Mhm. Und damals danach, nach dem Unfall, hast du dir gesagt, ich gebe nicht auf, ich mache weiter? Ja, zuerst habe ich es ja nicht gewusst, weil die erste Diagnose war ja Querschnittlähmung. Aber wie ich dann gesehen habe, dass es doch eine inkomplette Querschnittlähmung ist und ich wieder Radl fahren kann, dann war das Ziel schon wieder aufs Rad und ich bin ja dann auch in den Behindertensport eingestiegen und... Und heute stehst du hier bei mir im Studio, erzählst von 22 Tagen am Rad, 2200 Kilometer hat er hinter sich gebracht, hat die Außengrenzen Österreichs umradelt, gemeinsam mit seinen Freunden. Ein bisschen mehr wird er uns heute noch erzählen, in Kürze hier bei uns in Stadtland in Radio Kärnten. Er geht immer wieder über seine persönliche Grenze. Wolfgang Dabernik, Behindertensportler, Paralympics-Silbermedaillengewinner. Jetzt war er unterwegs. Im Mai und im Juni 22 Tage lang hat er die Außengrenzen Österreichs beradelt gewissermaßen. War 2200 Kilometer unterwegs. Das heißt etappenweise, wie viel seid ihr da gefahren am Tag? Ja, im Schnitt sind es etwa ein bisschen über 100 Kilometer waren. Die längste war 190 Kilometer, die kürzeste 20 wetterbedingt. Zwei Ruhetage haben wir gehabt, auch wetterbedingt. Und eine Woche, kann man sagen, in Bayern im Regen bei Temperaturen zwischen -3 und -9 Grad, also den ganzen Tag nicht zweistellig. Und da sinkt die Kilometerleistung dann schon. Ja, das glaube ich. Da musst du da irgendwie, da musst du dann wahrscheinlich dein Kollege Günther Schreibmeier andere Reifen aufziehen, oder wie? Nein, war nicht, also Minus gerade jetzt glaube ich nicht gehabt, oder? Minus gerade. Aber ich habe Radio gehört und habe die Wetterberichte gehört und da haben sie geredet von den schlimmsten Unwetterwarnungen seit 15 Jahren. Und also mir haben die Radler richtig leid getan, weil die haben wirklich im Radio gesagt, bitte, wenn möglich, fahren Sie halt nicht mit dem Auto raus. Und wir waren mit den Radeln unterwegs. Und an dem einen Tag, wo wir nur 20 Kilometer gefahren sind, da hat bei mir im Auto der Frostwarner angezeigt. Nicht? Und da haben wir dann wirklich abgebrochen, ein Quartier gesucht und abgewartet auf ein besseres Wetter. Man kann ja da jetzt auch nicht die dicke Skihose anziehen und sich irgendwie dementsprechend kleiden, sondern ihr wart da trotzdem natürlich in Radlerkluft unterwegs. Wir waren in Radlerkluft unterwegs und in Tschechien, da ist zufällig meine Frau, die hat in Tschechien beruflich zu tun gehabt und die hat gesagt, dass er vorbeischaut und der habe ich natürlich dann gleich den Auftrag gegeben, dass er mir das ganze Winterradl gewandt mitnimmt und mit dem war ich dann eine Woche unterwegs. Unglaublich. Du warst nicht alleine, nicht nur der Günther war mit dabei, sondern noch andere Radler. Ja, es waren zwei Trainingspartner von mir mit, der Kurt Strobel, der auch damals bei meinem Unfall dabei war und damals die Erstbergung perfekt eingeleitet hat, dass da eben nicht schlimmere Sachen passiert sind. Und der Ossi Johann, ein langjähriger Radfreund, mit dem ich in den 80er Jahren schon Mountainbike-Touren quer durch Europa, Marokko, Tibet gemacht habe. Und der Michael Kurz, mein Behindertensportkollege, der hat uns ein paar Tage begleitet. Der hat aus den männlichen Gründen für die ganze Runde keine Zeit gehabt. Ist am ersten Tag mit seinem Sohn die Etappe mitgefahren, mit Nils. Das ist ein junger, aufstrebender Radsportler mit 13 Jahren. Und ist die letzten drei Tage auch wieder eingestiegen. Tolle Geschichte, du warst sehr, sehr tapfer unterwegs, der Günther Gott sei Dank immer mit dabei, also wenn was passiert wäre, wäre er sofort zur Stelle gewesen und mit Futter hast du wahrscheinlich die Jungs auch versorgt, nehme ich mal an, oder? Ja, also ich habe natürlich immer bei den Pausen gesucht, wo können wir stehen bleiben, Quartiere gebucht, zum Mittag haben wir geschaut, wie weit fahren wir noch und dann haben wir geschaut, welche Quartiere gibt es da. Ich habe eigentlich alles geregelt und sie haben wirklich unter Anführungszeichen nur aufs Rad steigen müssen und fahren. Ja. Und das war natürlich viel. Warum tut man sich das an, Wolfgang? Naja, ich möchte vielleicht mit so Aktionen immer wieder als Behindertensportler zeigen, dass man mit Wille, Glaube und Kraft eben anderen Menschen zeigen kann, dass man auch mit einer Behinderung noch tolle Leistungen bringen kann. Eine großartige Leistung. Gratulation. Radio Ihr Arbeitsplatz, unsere Musik. Die Radio Kärnten Kaffeepause. Jeden Tag hier bei uns und wenn ich schon zwei Gäste habe, dann dürfen die zwei sich jetzt. Und das hat sich der Wolfgang und das hat sich der Günther und die anderen, die mitgeradelt sind, sehr wohl auch verdient. Einen Titel aussuchen hier bei uns. Was hättet ihr denn gern? Ja, ich glaube, passend zu unserer Tour, Heim vom Austria von Reinhard Fendrich. Ja, das soll sein. Jawohl. Sehr gerne. Spielen wir für euch. Wünsche toi toi toi alles Gute für die nächsten Projekte, die dann noch kommen. Und der Wolfgang wird uns dann sicher auch wieder im Studio besuchen. Gerne und schöne Grüße den Hörern von Radio Kärnten. Dankeschön. Für dich. Danke.